jetzt zwei Daddys. Bleibt ein sicher homosexueller Hasen. Bernie hat jetzt zwei Daddys. Bleibt ein sicher homosexueller Hasen. Thank you.